Abschnitt 30 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die neue Bergpredigt. 1. Ihr blassen Krüppel, sanft von Kindern vorgeschoben, und ihr Geschwächten aus dem Hospital, ihr Irren, von den Straßen aufgehoben und ihr Entlaufenen aus dem Arbeitssaal. Töchter der Magdalena, Kains robuste Söhne, Verwanderte von China her und vom Ural, auf dass mein Spruch durch euer Stöhnen töne, auf dass mein Spruch durch eurer Stirnen grinzig zwänge, wild wie Wettern heißer Föhne, und Adern, die vom Gram verschüttet sind, melodisch weite, ward mir diese Stunde noch einmal aufgespart, eh Brüder, tollwutblind, sich hetzen und zerfleischen wie die großen Hunde, der Strahlgebläse in Kavernen aufgestellt. Und spricht auch zorniger Gott nicht mehr aus meinem Munde, der Vater, der mich sandte, heißt noch immer wie die Welt. 2. Ihr Männer, sprecht, zerdonnern schon im Rauch die goldenen Paläste, die man aus den Knochen eurer Ahnen aufstellte über blauem Strom, und platzte schon der Bauch des Baals, der die heranbeschworenen Karawanen unmündiger verschlang wie süßes Gras. Und flattern von den Kirchturmspitzen schon die Fahnen der Freiheit feurig-räudigen Siedlern zu im Haftgelass, und sprang aus euren Muskeln schon der Schwielen verschorftes Ducken wild zurück in Hass? Wer zerrt ungläubiges Volk ins Joch der erzenden Seelen? Und welcher Schlachtruf rauscht, der euch zu Taten treibt, Notsegel bläht, den Äther zu durchkielen? Das Minnetekel, das ihr schwarz mit Wolkenfingern schreibt, entsprang es den fünf unverbundenen Wunden des Kreuztods, der so lange ungerochen bleibt, bis Menschen dieser Erde nicht mehr munden? 3. Und ihr belaubten Mütter, fruchtbar ohne Sinn und ewig ausgestreckt ein Neues zu empfangen, ward eurem Dienen schon ein seliger Gewinn? Ein Königreich, Provinzen korngelb aufgegangen? Und Töchter, gläubig untertan wie Ruth? Und habt ihr je in Bangen, nächtelangen Gebeten eurer Männer hingeflossenes Blut, beweint und angestarrt, von der Verzweiflung Larven, euch stündlich aufgereizt in rächerische Wut? Gott gab euch Odem psalmengrüner Harfen, den Frost der Seelen silbern aufzuglühen, die sich zerknirscht vertiertem in die Blößen warfen. Aus euren zauberischen Fingern blühen noch immer Rosen, letzte Armut zu versöhnen, um Brücken über Ströme Bogen kühn zu schlagen, müssen Harfen über Rosenwunder tönen. 4. Noch immer schwebt zerräderte Musik um eure Lippen, ihr Kinder, die ich nie so hilflos sah und so gejagt, gleich in ein Weinen umzukippen. Was weit auf Lenzgefilden knospenhaft geschah, Marienkäferlied und Schmetterlinge fangen, ist euch nur in den magern Bilderbüchern nah. Nie reizten Glocken, die durch Streikrevolten feurig klangen, euch in das selige Getöse einer Schneeballschlacht. Zerbrochenes Gefühl ist oft durch euren Traum gegangen. Und wenn ihr auf dem Brachfeld, wo ein Feuerchen entfacht, bricht gleich schon Angst von euren Munden wie zerbissene Kreide, und immer habt ihr Ruhe und Husten heimgebracht. Ich aber will, dass ihr wie tausendfältiges Getreide in Sonne reift, denn meine Mühlen gehen schon leer und an des Kreuzwegs ungewisser Daseinsscheide lauern gebräunte Quäler wie ein Hunnenheer. 5. Erlösung breche schier aus meinem Munde und fließe weit hinaus wie der Atlant, auf dass ihr, hingetaucht auf seinem Grunde, zur letzten Freiheit euch ermannt. Mein Same, einmal ausgestreut in Schlachten, wie sammelt er sich hier als unfruchtbarer Sand? Reibt aus den Augen euch die wüst verwachten Nächte der Qual und wallt in meinem Zug, den neuer Quälerväter schon verlachten und Priester schamlos nutzten zum Betrug. Ihr Hergeschwemmten mit dem toten Blick der Blinden, in mir ist immer Mittagshöh und Sternenflug. Sodom und Hellas, Rom zu überwinden, schenk ich mich stündlich allem aus, was trinken mag, und groß aus östlich hergewehten Winden erbau ich täglich euch den allerjüngsten Tag. 6. O jüngster Tag, aus himmlischem Gedröhn gewittert, o Strahl, der feurig durch das Morsche fährt, o Schlag, der jäh des Baales Babelturm zersplittert und was verzweifelt gärt, zur Wahrheit klärt. Schon höre ich aus Tiefen krummer Hufe stampfen und wittre Brand, der gelb aus schwarzen Wolken schwert, die Zwielichtkämpfe in den Städten zu verdampfen. Und wenn Elias mit dem Flugschiff wiederkehrt, dann brechen Augen, die sich schwer in Furcht verkrampfen, weißgläubig auf und stürzen in den Feuerherd, der aufbrennt, Boden einer neuen Welt zu düngen, und niemand wird dort siedeln, den Vergangenes beschwert. Erwacht zu ungeheurer Schöpferkraft, schießt Gottes Blut, das einmal schon vergeblich rann, durch aller Menschen Herzen steil gerafft und steht, dreifache Sonne, über Kanaan. Ende von Abschnitt 30.